Umlaufbeschlüsse des Landesvorstands NRW der Piratenpartei Deutschland vom 12. Dezember 2014 bis zum 7. Januar 2015. Ticketnummer 126940, Miete Büro Willi 24. Willi 24 ist das Piratenbüro in Ennepetal und das Ganze ist ein VKV-Antrag aus dem Ennepe-Ruhr-Kreis und es geht darum, den laufenden Dauerauftrag über die Miete ein weiteres halbes Jahr zu verlängern, monatlich 80 Euro, Gesamtbudget 480 Euro. Dieser Antrag wurde angenommen. Ticketnummer 127882, Antrag auf Umsetzung der VKV-Entscheidung zur Finanzierung der Aachener Fraktion. Dieser Antrag ist vom 17. Dezember und kam vom RAHU. Die AG Koordination hat für den VKV Aachen in ihrem Umlaufentscheid beschlossen, der Piratenfraktion im Rat der Stadt Aachen einen Zuschuss von 1.300 Euro zukommen zu lassen. Hiermit beantragen wir, diese Entscheidung so schnell wie möglich umzusetzen und das Geld auf das Fraktionskonto zu überweisen. Dieser Antrag wurde angenommen. Sonstiger Antrag, Ticketnummer 126913, Beauftragung Schatzmeisterteam. Dieser Antrag ist vom Thomas Weinbrenner, der bei der Neubeauftragung des Schatzmeisterteams schlichtweg vergessen wurde. Mit diesem Antrag ist auch er wieder neu beauftragt. Ticketnummer 127889, Antrag Wahlkampfhilfe für Hamburg. Dieser Antrag kommt vom VKV Borken und der hat sich entschieden, die Hamburger Piraten mit folgenden Wahlkampfmitteln zu unterstützen. Circa 3 Kartons gemischte Flyer, einen halben Karton Poster mit verschiedenen Motiven, 100 Einkaufswagenchips, 50 Feuerzeuge, 50 Modellierballon und 50 normale Ballons mit Stabhalterung sowie ein Bund-Grundsatzprogramm. Diesem Antrag wurde gerne stattgegeben. Sonstiger Antrag 128059, Beauftragung zum stellvertretenden Pressesprecher. Dieser Antrag ist von Paki mit der Bitte, den Jürgen Asbeck aka Time Codex zum stellvertretenden Pressesprecher zu beauftragen. Dieser Antrag wurde angenommen. Ticketnummer 128295, Satellitenbüro Meschede. Dieser Antrag stammt vom VKV Hochsauerlandkreis und dieser hat beschlossen, auf einer KMV das Satellitenbüro in Meschede auf eigene Kosten zu übernehmen. Diesem Antrag wurde stattgegeben. Ticketnummer 128324, Kostencatering, Landesparteitag 2014-2. Dieser Antrag kommt aus dem Schatzi-Team. Der Landesvorstand möge ein Budget für die Bewirtung der Presse und des Orga-Teams auf dem Landesparteitag 2014-2 in Höhe von 644,50 Euro beschließen. Dieser Antrag wurde angenommen.